Erster eines Tages lehrte Jesus im Tempel. Er erzählte den Menschen von Gott. Da kamen die Priester und Lehrer zu ihm. Zweiter, sie fragten Jesus, wer hat dir gesagt, dass du das tun darfst? Wer hat dir diese Macht gegeben? Dritter, Jesus antwortete, ich will euch auch eine Frage stellen. Beantwortet sie mir, vierter, war die Taufe von Johannes von Gott oder von den Menschen? Fünf. Die Priester sprachen miteinander, wenn wir sagen, sie war von Gott, dann fragt er, warum wir Johannes nicht geglaubt haben. Sechster, aber wenn wir sagen, sie war von Menschen, dann werden uns die Leute steinigen. Denn die Leute glauben, dass Johannes ein Prophet war. Sieben. Also antworteten sie Jesus, wir wissen es nicht. Achter, Jesus sagte zu ihnen, dann sage ich euch auch nicht, wer mir erlaubt, das zu tun. Neun. Dann erzählte Jesus den Leuten eine Geschichte, ein Mann hatte einen Weinberg. Er gab ihn an Arbeiter und reiste weg für lange Zeit. Zehnter, als es Zeit war, schickte er einen Diener zu den Arbeitern. Der Diener sollte ihm Früchte vom Weinberg bringen. Aber die Arbeiter schlugen den Diener und schickten ihn ohne Früchte weg. Elfter, der Mann schickte einen anderen Diener. Aber die Arbeiter schlugen und beleidigten auch diesen Diener und schickten ihn weg. Zwölfter, der Mann schickte noch einen Diener. Aber die Arbeiter verletzten auch diesen Diener und warfen ihn hinaus. Dreizehnter, der Besitzer des Weinbergs sagte, was soll ich tun? Ich schicke meinen Sohn. Vielleicht haben sie Angst vor ihm. 14. Aber als die Arbeiter den Sohn sahen, sagten sie, das ist der Erbe. Lasst uns ihn töten, dann gehört der Weinberg uns. 15. Und sie warfen ihn aus dem Weinberg und töteten ihn. Was wird der Besitzer des Weinbergs jetzt tun? 16. Er wird kommen und die Arbeiter töten. Und er wird den Weinberg anderen Arbeitern geben. Als die Leute das hörten, sagten sie, das darf nicht passieren. 17. Jesus sah sie an und sagte, was bedeutet dann dieser Satz in der Bibel, der Stein, den die Bauarbeiter nicht wollten, ist jetzt der wichtigste Stein geworden? 18. Jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerbrechen. Und wenn der Stein auf jemanden fällt, wird er ihn ganz klein machen. 19. Die Lehrer und Priester wollten Jesus sofort festnehmen. Aber sie hatten Angst vor den Leuten. Denn sie wussten, dass Jesus diese Geschichte über sie erzählt hatte. 20. Sie passten auf Jesus auf. Sie schickten Leute, die so tun sollten, als wären sie gut. Sie sollten Jesus mit seinen Worten fangen. Dann könnten sie ihn den Politikern geben. 21. Die Leute fragten Jesus, Meister, wir wissen, dass du die Wahrheit sagst. Du achtest nicht darauf, wer jemand ist. Du lehrst den Weg zu Gott, wie er wirklich ist. 22. Dürfen wir dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? 23. Jesus merkte, dass sie ihn hereinlegen wollten. Deshalb sagte er, 24. Zeigt mir eine Münze. Wer ist auf der Münze zu sehen? Sie sagten, der Kaiser. 25. Jesus sagte, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Und gebt Gott, was Gott gehört. 26. Sie konnten Jesus nicht mit seinen Worten fangen. Die Leute waren dabei. Sie waren überrascht über seine Antwort und sagten nichts mehr. 27. Einige Sadduzäer kamen zu Jesus. Die Sadduzäer glaubten nicht, dass die Toten wieder leben. Sie fragten Jesus, 28. Meister, Mose hat gesagt, wenn ein Mann stirbt und keine Kinder hat, dann soll sein Bruder die Frau heiraten. So bekommt der tote Mann Kinder. 29. Es gab einmal 7 Brüder. Der erste Bruder heiratete eine Frau und starb. Er hatte keine Kinder. 30. Der zweite Bruder heiratete die Frau. 31. Und der dritte Bruder auch. So heirateten alle 7 Brüder die Frau. Aber keiner von ihnen hatte Kinder. 32. Zuletzt starb auch die Frau. 33. Wem gehört die Frau dann, wenn die Toten wieder leben? Alle 7 Brüder waren ja mit ihr verheiratet. 34. Jesus sagte, die Menschen in dieser Welt heiraten. 35. Aber die Menschen, die in der neuen Welt leben und von den Toten auferstehen, heiraten nicht. 36. Sie können dann nicht mehr sterben. Sie sind wie Engel. Sie sind Kinder von Gott, weil sie von den Toten auferstanden sind. 37. Mose hat auch gezeigt, dass die Toten auferstehen. Er nannte Gott den Gott von Abraham, Isaak und Jakob. 38. Gott ist nicht der Gott von Toten, sondern von Lebenden. Denn alle Menschen leben für ihn, 39. Einige Lehrer sagten, Meister, du hast gut gesprochen, 40. Denn sie trauten sich nicht mehr, Jesus etwas zu fragen. 41. Jesus sagte, warum sagen die Leute, dass der Christus ein Sohn von David ist? 42. David selbst sagt im Buch der Psalmen, der Herr sagte zu meinem Herrn, setz dich an meine rechte Seite, 43. bis ich deine Feinde unter deine Füße lege, 44. David nennt ihn also Herr. Wie kann er dann sein Sohn sein, 45. Alle Leute hörten zu. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, 46. Passt auf die Lehrer auf. Sie gehen gerne in teuren Kleidern herum. Sie wollen, dass die Leute sie grüßen. Sie wollen die besten Plätze in der Kirche und beim Essen. 47. Sie nehmen das Geld von armen Frauen weg. Und sie beten lange Gebete, damit die Leute sie gut finden. Gott wird sie dafür sehr hart bestrafen.